Sie begriffen, warum ich nicht sprach. Sie hielten es nicht für einen Trick. Es gab für sie keine Simulanten. Das dachte nur ich in den wenigen Augenblicken, wenn der Arzt vorbeiging und so tat, als wenn ich gar nicht da wäre. Es schien mir, als wenn er mich zur Strafe für mein Simulieren vergessen wollte. Ich wollte schreien, aber dann stand Brill wieder vor mir, sein blasses Gesicht über mich hebend wie einen gütigen Mond. »Willst du einen echten Mönch sehen?« Ich habe Gedichte von ihm gesammelt, als ich die Mönche aufsuchte im Gebirge. »Gedichte mit Stirn«, fügte er hinzu. Und es schien mir, als ob seine eigene Stirn aufleuchte. Ich war zufrieden, dass er so sprach und irre war. Das gab mir das Recht, auch irre zu sein. Nicht anders wollte ich sprechen, mein Leben lang. Brill sagte, »Genau so eine Stirn, wie du hast, lass dir diese Stirn nicht nehmen. Das ist eine Jasminstirn. Lass dir die Jasminstirn nicht beschmutzen. Sie wollen dir das Zeichen von Kain darauf malen, aber lass sie ihre rote Farbe für sich behalten. Ich will, dass deine Stirn rein bleibt. Du hast eine reine Stirn.« Er hatte sich festgehakt in dieses eine Wort. Aber seine weiche Stimme hatte eine merkwürdige Wirkung auf mich. Sie brachte mich zurück auf unser schwimmendes Eiland. Mir war es nun gleichgültig, was der vorbeigehende Arzt sagte, ob er mich übersah, ob er mich für einen Simulanten hielt, einen Schuldigen. Ich hatte meine Stirn und meine zwei Augen, und ich hatte all diese Freunde hier. Mein Irrtum war, dass ich glaubte, sie könnten Freunde sein. Sie waren aber so mit sich beschäftigt und mit ihren Träumen, dass sie manchmal nicht einmal merkten, wenn sie an jemand stießen. Nur Brill bemerkte mich, und das war sein Kapitalfehler. Brill war nicht hier als Kranker. Er war von seinen Richtern hierher geschickt worden, den Richtern von morgen. Er hatte in der Front einem jungen Offizier, der die Kompanie in einen sinnlosen Angriff schicken wollte, den Spaten ins Gesicht geschlagen. Da man damals, Ende 1917, noch der Meinung war, dass nur ein Irrer einen preußischen Offizier erschlagen könnte, hatte man ihn in dieses Haus gebracht, um zu sehen, in welchem Maß er geistesgestört war. Brills Dossier füllte sich jeden Tag mehr mit Reden, wie sie kein Normaler halten konnte. »Wenn ich ihn wieder treffe, wird es ihm nicht so gut gehen«, sagte er am vierten Tag nach meiner Einlieferung. Er stand da wie eine Bildsäule, und der Wärter vor der Tür wurde aufmerksam und schlich sich herein, um hinter einem Paravent auf Papier zu notieren, was Brill von seinem Irrsinn verriet. Brill stand und wartete. Wollte er sicher sein, dass der Mann seinen Bleistift gespitzt hatte? Sein Gesicht öffnete sich ein wenig, die Augen waren ein böser Schlitz, aus dem Pfeile schossen. Er sah seinen Feind wieder. »Er stellte sich auf den Rand des Grabens«, sagte er in bitterem Vorwurf. »Er war höchstens 19 Jahre alt. Er tat so, als wenn es keine Wespen dort oben gäbe und keine Vulkansteine. Er sah den Springbrunnen überhaupt nicht. Er gehörte auch nicht nach Tibet. Er war auf einem Esel gekommen. Das sah man. Auf Eseln reiten nur Feinde und ganz gewöhnliche Chinesen. Ich gehöre zu einem Orden, der schon im Alter von 10 Jahren seine Mitglieder schwören lässt, dass sie keinen Esel benutzen dürfen. Ein Tempelherr von Lhasa berührt den Sand mit Kamelshufen, nicht mit den Klauen eines Esels. Der da stand die ganze Zeit am Rand. Er rief Befehle zu uns hinunter. Ich sagte ihm, dass wir keine Wespen fräsen. Aber er verstand nicht. Er nannte mich einen Hindu. Ich habe nie einen Hindu gesehen. Doch einmal in Trier, in meiner Heimatstadt, habe ich einen gesehen. Ich habe mich 8 Tage im Ganges gewaschen, um wieder rein zu werden. Aber dort, wo er stand, gab es keinen Ganges. Es gab nur Regenwasser. Und das gab's auch nicht. Stell dir vor, ich war unrein für mehr als einen Monat. Vielleicht war es auch ein Jahr. Unrein wie ein Unreiner. Wenn meine Frau nur hier wäre. Sie weiß, wie das alles zu ändern ist. Sie zerschlägt einfach die Fenster und lässt die Gebirgsluft herein. Wenn sie nur hier wäre. Ich muss sie suchen gehen. Er ging geradenwegs auf den Paravent zu, aus dem der Spion schon hervorsprang und ihn am Arm packte. Brill hatte mehrere Male, wie ich erfuhr, mit 3 Wärtern gerungen. Er war nun zahmer geworden. Von Kampf schien ihm genug im Dossier zu stehen. Er wehrte sich nur noch schwach jetzt. Der Wärter, feige und voll Terror vor Wütenden, war es zufrieden. Er geleitete Brill zu seinem Bett, half ihm seinen Anzug wechseln, eine Erfindung von Dr. Schomburg, die seine Klugheit hell beleuchtete, und legte ihn dann nieder. Brill weinte leise. Mir kamen ebenfalls die Tränen. Ich wusste noch nicht, wie wenig Brill krank war. Aber ich könnte auch jetzt noch weinen, wenn ich an ihn denke. Sie stachen alle 3 Tage Nadeln in mein Fleisch. Es waren lange Nadeln. Sie stachen sie erst in die Oberschenkel, dann in die Arme und bei besonderen Gelegenheiten auch in die Backen. Ich sah sie kommen. Sie lüfteten die Decken, schlugen sie ganz zurück, streiften den Schlafanzug an und hieben die Nadeln in zuckenden kurzen Bewegungen in mich. Ich hätte gern ihnen den Gefallen getan, auch zu zucken, aber sie befahlen mir, nach der ersten Nadel die Augen zu schließen, und ich wusste dann nicht mehr, wo sie die Nadeln ansetzten. Einmal öffnete ich die Augen und sah eine Hand die Nadel aus meiner linken Backe ziehen. Sie hatten mich gebeten, den Mund etwas zu öffnen, so hatten sie meine Zunge nicht berührt beim Durchstoßen der Nadel. Sie prüften nun die rechte Backe und waren sehr zufrieden. Die Löcher, die sie gemacht, schienen sich sofort wieder zu schließen. Einmal rief man die Männer weg, sie ließen mich liegen. Ich war ein Schmetterling, aufgespießt, um nicht fortzufliegen. Oder würden sie nun zurückkommen, um mir auch noch Äther über die Nase zu gießen? Ich hatte Schmetterlinge so getötet und wusste Bescheid. Es war aber kein Schuldgefühl, das mich so denken ließ. Ich war so sicher, wie ich nie in meinem Leben wieder gewesen bin. Mag sein, dass alle Märtyrer im Voraus darum wissen und deshalb so leichten Schrittes zu ihren Golgathas gehen. Über Nacht war ich zum Yogi geworden. Ich dachte, als Brill mich mit gierigen Augen anschaute, dass dies mich zu einer Art Sebastian machte. Aber etwas an dieser Idee störte mich. Es war keine Prüfung meines Glaubens, es war etwas, was viel mehr in unser Jahrhundert passte. Die Nadeln suchten mich einzurahmen, sie waren auf der Suche nach mir. Mir gruselte, dann lachte ich hinüber zu Brill, der halb glücklich, halb traurig zurücknickte. »Sie werden mich niemals finden«, sagte ich leise. Das war, bevor ich Dr. Schomburg traf. Er änderte alles. Ein Greco-Gesicht. Der Körper scheint nur der schmale Turm zu sein, um die schwarzen Lichter zu tragen. Eines Tages sah er mich an, und ich antwortete seinen Blicken. Wie ein Schiff, das sich schon aufgegeben hat im nächtlichen Sturm, das aber weiß, dort, wo die Lichter sind, ist Land und Rettung. Ich hätte es nicht zugeben dürfen, aber man kann wohl nicht lügen, wenn man einem großen Menschen begegnet. Schomburg war ein großer Mensch. Aber ehe er mich ansah und ich antwortete, wurde Brill entlarvt. Es war wie das Abtrennen eines Stücks von unserer schwimmenden Insel. Ich selbst erschrak, und auch das war ein Zurückkommen zum Festland, das die anderen die Wirklichkeit nennen, eine Version, die ich bis heute noch anzweifle. Ich erkannte Schomburg zuerst nicht. Als ich aufwachte, saß er bereits am Bett von Brill. Er drehte mir den Rücken. Ich sah, dass sein Haar gelichtet war. Er hatte einen weißen, fleckenlosen Kittel an. Er sprach mit einer weiblichen, weichen Stimme. »Sie können mir nichts vormachen«, sagte er zu Brill. »Ich weiß, dass Sie simulieren. Sie täten besser, es mir zuzugestehen. Ich will Ihnen gut.« Ich wartete, dass der Mann sich herumdrehte und das Gleiche sagte. Mein Herz klopfte zum ersten Mal wieder so, dass ich es im Hals spürte. Seit dem Kampf mit den Wärtern war es sanft gewesen wie das Herz einer Taube. Aber der Mann drehte sich nicht um. Er sprach weiter in Brill hinein. Ich begriff erst viel später, dass er nur sicher sein wollte, dass Brill bei seiner Fiktion blieb. »Wir werden morgen nach Köln fahren«, sagte der Mann. »Sie werden dich verurteilen. Sie werden dir nicht glauben, dass du ein Eseltreiber bist. Deine Frau hat einen Brief geschrieben, wie es dir ginge, ob du wieder einen Anfall gehabt hättest. Sie beschreibt deine früheren Anfälle.« Nun sprach Brill. Seine Stimme war kalt und würdig. »Ich habe keinen Anlass gegeben, dass man mich duzt. Ich verdiene die Ehren eines Lamas. Ich bin nie auf einem Esel geritten. Ich werde nie auf einem Esel reiten. Wir haben das bei meiner Geburt festgelegt. Es ist erstaunlich, wie Sie spielen, sagte der Mann. Ich bin der Arzt dieses Hauses, Dr. Schomburg. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich morgen mit Ihnen vor den Richtern stehe. Ich werde mich nicht Ihretwegen blamieren. Der Brief Ihrer Frau ist von Ihnen auf dem Transport bestellt worden. Sie haben ihr heimlich geschrieben, was sie sagen soll. Ich halte es für einen guten Trick, aber mir können Sie nichts erzählen. Sie werden wahrscheinlich erschossen werden, denn der junge Leutnant ist gestorben an einem Bombardement des Hospitals, aber das ist gleichgültig. Ich kenne die Richter. Sie sind aus Eichenholz gemacht. Ich dachte plötzlich, dass er nur zum Spott so sprach. Seine Stimme hatte einen oberflächlichen Ton. Er schien vielmehr den kranken Brill zu beobachten, als dass er auf normale Antwort rechnete. Brill sah ihn hochmütig an. Dann sagte er, »Ich höre Sie reden, aber wir sprechen nicht so im Himalaya. Sie sind ein falscher Mönch. Sie essen wahrscheinlich rohes Fleisch.« »Ausgezeichnet«, hörte ich Schomburg vor sich hin murmeln. Dann hob er wieder die Stimme. »Sie werden vermutlich noch in der Nacht erschossen werden«, er wartete auf die Wirkung seiner Worte, aber Brill antwortete ihm nicht mehr. Ich wachte auf, als sie ihn am nächsten Tag abholten. Zwei Wärter kleideten ihn an. Ihre Gesten hatten etwas Schmieriges. Sie verrieten mit ihren fast höflichen Bewegungen, dass sie glaubten, jemand für seine Hinrichtung anzukleiden. Sie banden ihm die Schnürsenkel und fragten, ob sie nicht zu eng geschnürt hätten. Ich sah sie vor Brill knien, der nicht antwortete. »Tritt ihnen die Stiefel ins Gesicht und fliehe«, wollte ich schreien. Aber es kam nur ein Krächzen aus meiner Kehle. Brill sah mich sofort an. »Wir werden zusammen Peking besuchen«, sagte er freundlich. »Der Kaiserpalast wird dir gefallen. Er hat so viele Höfe, dass du dich verlieren musst. Das ist auch die Absicht. Keiner findet sich zurecht. Und der Kaiser wagt deshalb auch gar nicht auszugehen.« Er lachte. »Stell dir vor, dass er sich verlieren würde, und sie würden ihn für 100 Jahre suchen gehen.« Ich erinnere mich deutlich dieser seiner letzten Worte. Ich war sicher, dass ich ihn nicht wiedersehen würde. Tränen stiegen mir in die Augen. Er sah sie und beugte sich über mich. Er wollte mich küssen. Aber die Wärter enthüllten nun ihre wahre Natur. Sie rissen ihn von mir weg und stießen ihre Fäuste in ihn, damit er sich gerade stellte. Sie hatten Angst, dass er im letzten Augenblick etwas begehen könnte und ihnen Schwierigkeiten machte. Er sah sie nur lächelnd an. Ich liebte ihn in diesem Augenblick. Sie konnten ihm nicht schaden, selbst wenn sie ihn erschossen. Ich schloss die Augen, um dieses Lächeln in meinem Gedächtnis zu behalten. Ich ließ mich tief in mich fallen. Vielleicht habe ich es in diesem Augenblick sogar zu einer meiner Ohnmachten gebracht. Leider weckte mich sein Weggehen auf. Er stand schon im Türrahmen. Ein Wärter war dicht neben ihm. Ich erkannte die Handfesseln, die ihn mit Brill verbanden. Ich hasste Schomburg. Ich hasste die Wärter. Ich hasste den Kaiser, an den ich lange nicht mehr gedacht hatte. Aber Brill hatte den Seinen von Peking erwähnt. So machte er mich nun an den meinen denken. An den mit dem kurzen Arm. An den, der mir Preise schickte und der nun Brill erschießen ließ. Wenn ich Kraft genug gehabt hätte, ich hätte nun geschrien, dass der Kaiser ein Mörder sei. Aber ich war nicht einmal fähig, die Hand zu heben. Der Wärter zog Brill in den Korridor, schloss die Eisentüre auf, schob ihn hinaus und verschwand selbst. Ich hörte die Schlüssel klirren. Ich brachte es nicht über mich zur Seite zu sehen, auf das leere Bett. Wie oft würde es noch leer werden? Durch meine Lider perlten wieder heiße, hilflose Tränen. Den ganzen Tag hörte ich Schüsse knallen. Er ist besser dran, dachte ich. Wir sollten uns alle einmal im Jahr erschießen lassen, sagte ich mir, als ich schon nicht mehr denken konnte. Ich versuchte sogar, es laut zu sagen. Ich war sicher, dass es mir helfen würde. Aber die Stimme war wirklich nicht da. So schloss ich die Augen und lag den ganzen Tag da mit geschlossenen Augen. Es fiel auf die Lider das Licht der aufgehenden Sonne. Es fiel auf sie der Schatten der Eisenstangen, die uns von draußen trennten. Es fiel auf sie der Schatten der vorüberhuschenden Wärter. Es fiel auf sie das Licht des hohen Mittags, der weiche Schimmer der Dämmerung und dann das linde Dunkel der Nacht. Ich weiß seit jenem Tag, dass die Seele in den Augen wohnt. Die Lider sind die Trennungswand zwischen dem Unbewussten, wo die Seele am liebsten ist, und der Außenwelt, mit der sie sich verbinden muss, obschon sie es gar nicht will. Aber eines Tages hat man sie dazu gezwungen. Herz, Geschlecht und Gehirn, die hohen und die niederen Gedanken schwingen und zittern nur im Widerschein dessen, was da dicht vor und hinter den Lidern in den Augen vor sich geht. Ich weiß es und bin sicher, dass es nur darauf ankommt, wieder sehen zu lernen, sich wieder ganz in seinen Augen zu versammeln, um einen richtigen Rhythmus wiederzufinden für alles. Ich lag und war an kein Land mehr gebunden. Sie bereiteten damals die schreckliche, sinnlose Frühlingsoffensive im Westen vor. Berge von Munition wurden hinter der Front angehäuft. Die Gefängnisse wurden geleert, um neue Menschen für den Stoß nach Paris zu gewinnen. In den Krankenhäusern wisperte man ängstlich vom Rekrutieren der Verwundeten. Ein Wärter hatte heute davon gesprochen, dass man ihn auch wegnehmen werde. Das alles gab es nicht für mich. Auch wenn ich mehr davon gewusst hätte, würde es das nicht geben. Es gab nur das tanzende Violett meiner Seele hinter den Lidern am hohen Mittag, während die anderen aßen. Es gab nur die Sterne auf den Lidern, die ich einzeln nahm und Brill nachschickte in seine dunkle Stunde. Es gab nur den Strom von Mitleid, den ich durch die geschlossenen Augen in diesen einen Saal der Erde schickte, zu all den Freunden, die mich nicht beachteten und die doch meine ganze Seele für sich nehmen durften. Einen Augenblick gegen Nachmittag fühlte ich plötzlich Tränen in meinen Augen hochsteigen. Es war der Kummer der Dämmerung beim Neigen der Sonne. Ich sah Brill fallen, genau wie die Sonne fiel. Aber Brill fiel noch langsamer, wie ein hilfloser Baum. Es muss eine Ohnmacht über mich gekommen sein. Ich erinnere, dass ich Brill aufhielt. Ich hob mich aus dem Bett, aber ich überschätzte meine Kräfte und fiel platt auf das Gesicht neben dem Bett. Sie müssen mich wieder zurückgebettet haben. Als ich erwachte, war es schon dunkel vor den vergitterten Fenstern. Am Wärtertisch vor der Tür aus Eisenstäben brannte eine verdeckte Lampe. Jemand stand neben mir. Ich fühlte es, ein atmender Schatten. Ich schloss schnell wieder die Augen. Ich wollte, dass es Brill wäre, wenn auch nur sein Schatten. Sie hatten sicher nicht mehr als den Schatten von ihm übrig gelassen, aber mir genügte es. Ich konnte mit Schatten reden, sie waren mir näher als alle anderen. Es brauchte nicht viel, um etwas für mich wirklich zu machen. Wirklich, wirklich, dachte ich, und es schien mir, als wenn ich diesmal die Worte sogar laut gesagt hätte. Der Kehlkopf hatte sich gerührt. Es war aber Brill, der sprach. Mit seiner leisen, weichen Stimme sprach er in meinen Halbschlaf hinein. Ich bin zurückgekommen. Sie haben mich nicht verurteilt. Der Schomburg hat mich herausgerissen. Es waren lauter Schweinsköpfe, die da oben saßen, mit Schmissen im Gesicht. Nichts als Schmisse, Ärsche mit Nasen und Schmissen. Das sind die Arschfalten ihrer Seelen, verstehst du? Sie saßen, als ob sie Menschenfleisch kauten, hoch über mir auf dem Tisch. Schomburg hat ihnen erzählt, dass es gegen das Gesetz ist, einen Menschen zu verurteilen, der so wie ich ist. Er hat ihnen meinen Fall erklärt. Ich kniff die Augen und schaute hinauf. Ich machte ein ganz dummes Gesicht, aber ich sah alles. Am Schluss hatten sie Angst vor mir. Sie berieten sich rasch, gleich dort am Tisch, vor meinen Augen. Sie steckten die Köpfe zusammen und wisperten sich etwas in die Ohren. Schomburg räumte schon die Papiere zusammen, auch den Brief meiner Frau. Der Brief hat mich gerettet. Einer schlug mit dem Hammer auf und sagte, dass ich nach Hause entlassen werden sollte. Die Zivilbehörden sollen mich bewachen. Ich habe die Botschaft gehört, ohne mit der Wimper zu zucken. Erst dachte ich, ich sollte weinen. Aber man kann leicht übertreiben. Die da oben wollten mich los sein. Es war besser, sie nicht mehr zu belästigen. Ich ließ mich von Schomburg hinausbringen. Er war mein Dalai Lama, mein Kameltreiber. Ich hörte dem Sprechen zu, wie man dem Rauschen des Meeres zuhört, wenn der Abendwind darüber streicht. Ich wusste, er war wirklich zurückgekehrt. Ich träumte nicht. Schomburg, Schomburg, dachte ich. Mit etwas Scham, mit der Freude, die man hat, wenn man einem Freund in einer fremden Stadt begegnet. Dann sah ich die Schmisse vor mir, die Schweinsköpfe, diese gezeichnete preußische Rasse, die es selbst sagte, dass ihre Gesichter nicht mehr wert sind, als dass sie wie Küchenlappen zerrissen und notdürftig wieder zusammengeflickt werden. Schomburg hatte die Schweinsköpfe besiegt. Der Krieg war gewonnen. Alles strömte in mich hinein, und es war wie ein lustiger Wirbel von 100 Quellen. Dann kam der Missklang. Ich merkte es erst langsam, als Brill von der Eule sprach. Sie habe rote Augen, sagte er. Sie suche den Dalai Lama. Der Alte sei gestorben, nun seien die Lamas unterwegs, um den Neuen zu suchen, der in derselben Stunde geboren worden sei. Sie waren unterwegs zur Front, aber Brill sei ja hier in diesem Haus. Sie könnten ihn nicht finden. Brill müsse ihnen schreiben. Aber käme die Karte wirklich an? Das letzte Mal habe jemand vor dem Waggon gestanden, als der Lazarettzug durch Trier die Heimatstadt fuhr, und der habe die Karte in seinem Schnabel zur Frau getragen. Aber wer trüge jetzt Karten weg? Die Offensive sei in Gang. Der Wärter habe sich erschossen, weil sie ihn in die Offensive hatten schicken wollen. 100.000 Kanonen dröhnten. Man könne sein eigenes Wort nicht mehr hören. Als er so weit gekommen war, wurde seine Stimme leiser. Wenn er normal gewesen wäre, hätte er schreien müssen. Er aber sprach so leise, dass ich kaum mehr hörte. Ich verstand noch, dass er in jenem Gerichtssaal neu geboren worden war, dass sie ihn suchten, aber die Eule habe rote Augen und könne ihn nicht von anderen unterscheiden, weil er selber ganz in Rot gekleidet sei. Dann hörte ich ihn wegschlürfen. Ich ließ die Augen geschlossen. Ich wollte, dass es nur ein Traum von mir sei, obschon ich wusste, dass es Wirklichkeit war. Brill war wieder geworden und war nun wirklich verrückt geworden. Ich sah ihn nie wieder. Er wurde am nächsten Morgen in eine Einzelzelle gebracht, wo er sich in vergeblichen Ausbruchsversuchen zu Tode tobte. In mir aber klang wie ein Gong, der einmal angeschlagen nicht zu summen aufhört, der Name Schomburg. Was immer mit Brill geschehen war, unter dem Hochdruck einer Gerichtsstunde, Schomburg hatte die Schmisse besiegt. Sie hatten ihm ein Opfer freigeben müssen. Er hatte ihnen auf die Schweinsklauen geschlagen. Ich fühlte es, ich wusste es. Wie sehr ich recht hatte in meinem stummen Triumph, habe ich erst später erfahren, als er mich zur Arbeit heranzog, mich heilte und ich in den Akten lesen konnte, wie viele Dutzende von Offiziers, Mördern und Feinden des Kaisers er vor der Erschießung gerettet hatte. Jetzt lag ich im Bett und sagte seinen Namen. Dabei stellte ich als erstes fest, dass ich immer noch nicht sprechen konnte. Ich hatte mich getäuscht am Vortag. Der Kehlkopf hatte sich nicht gerührt. Ich war nach wie vor der stumme König des Nirvana. Aber ich würde jetzt in Verbindung mit Schomburg treten. Dies war das Wichtigste. Es würde mein ganzes Leben in eine andere Richtung bringen. Er hatte es geahnt. Am nächsten Tag schon kam er an mein Bett. Er sah mich lange an. Ich antwortete seinem Blick. Es war ein gütiger Blick. Ich lächelte. Er lächelte ebenfalls. Dann sagte er, morgen werden Sie sprechen, und ging.